Egal wie viel, egal wie viel, Bruder. Egal wie viel Geld sie von mir wollen, ich gebe alles zurück. Die Hurensöhne. Fick ich aufs Gesetz. Sie ist Gott. In der Innenstadt gibt es so einen Schmuckladen. 28, Zeit zum Schmuck tragen. Sportguthaben, Gangster, die zusagen. Lassen einfach alles da stehen wie ein Unfall. 100 Mal haben wir den Scheiß geübt. Zeig deine Eier, langsam bist du eingeübt. Chopper, Zahn, ich weiß, dass die Lügen steht. Ja, Star, ich will, dass du einen Dübel drehst. Nympho, Mann, wir zeigen, dass du Gold trägst. Mehr Schmuck aufträgst, solange du mich aufdrehst. Ach, alles nur Schwachsinn. 1 Kilo Gold gibt es erst ab 18. Mal sehen, ach. Es gibt keinen Plan, B nur der eine Plan. Geht dieser Kurs mein Weg, nur ein Leben. Heimweh, nur wenn ich erst im Knast sitz. Bruder, wenn du schwach bist, musst du Arsch geben. Du hast nur ein Leben, entscheid dich jetzt. Entweder Rap oder Stab, fick ich das Gesetz. Ich lass Ketten schleifen, zuck ins Hin. Sieh's kack, meine Gang blick in Richtung Gewinn. Zur Seite mit Film, lass uns echt sein. Erzähl dir ein paar Storys aus alten Flex-Zeiten. Immer nett bleiben, lass mir nix anmerken. Mach einen auf gut mit dem Knastwärter. 100 Mann, circa 19, 80er, 30 Mann in Zelle, Eik nur für Anlieger. Trap, rap, wieder Baller, lieber absehbar. Bald wieder, bald esst dich wie Hannibal. Mischus in mein Glas, Bratan, in mein Glas. Mischus in mein Glas, Bratan, in mein Glas. Ich lass die Ketten auf dem Boden schleifen. Hörst du den Sound? Was? Du brauchst etwas Schmuck. So wie du rumläufst, gehst du nicht raus. Sag, sag, sag, Mischus in mein Glas, Bratan, in mein Glas. Mischus in mein Glas, Bratan. In mein Glas, ich lass die Ketten auf dem Boden schleifen. Hörst du den Sound? Was? Du brauchst etwas Schmuck. So wie du rumläufst, gehst du nicht raus. Sag, sag, sag, misch es in mein Glas, Bratan. In mein Glas, misch es in mein Glas, Bratan. In mein Glas, Bratan. Dreh ein Gibbet und zünde ihn an, dein Kreativität ist angesagt. 3 Tage wach mit 3 Tage Bart. Grad diese Part hier wird diesmal hart. Denk mal daran, wie es damals so war. Mit Fußfessel am Bein, dann in Zelle allein. 2 Jahre danach komme ich wieder heim. Ich mach Rap, ich muss rein, die bekommt mich nicht klein. Nun sag mir mal, musste das sein? Nein, doch du bleibst keine andere Wahl als zu klauen und rauben, Drogen verkaufen. Mit dieser Methode bleibt alles am Laufen. Ja, lass uns eins saufen, aber vergesse nie, deine Freiheit, die kannst du dir nicht erkaufen. Pass auf, dass sie dich nicht ertappen. Denn in dieser Stunde entscheidet sich alles, ob da was dran ist. Nur Wahres ist Wahres und eines Tages war ich Benz Klasse S. M-E-R-C-D-E-S. Grün, Rot, Gelb, LEDs im Heck. Best of the Best gegen den ganzen Rest. Also los jetzt, ich erreiche dein Rap sich in dein Off-Pass. Setz ne echt jetzt, ich bin Chef, hab Respekt. Gib dir dein ganzes Off. Ich komme vom Block, give up. Shit, dis'n Hit. Sie's grad Klick, Authentik, Technik. Ich komme vom Block, give up. Shit, dis'n Hit. Sie's grad Klick, Authentik, Technik. Ich lass die Ketten auf dem Boden schleifen. Hörst du den Sound? Was? Du brauchst etwas Schmuck. So wie du rumläufst, gehst du nicht raus. Sag, sag, sag, misch es in mein Glas, Bratan. In mein Glas, misch es in mein Glas, Bratan. In mein Glas, ich lass die Ketten auf dem Boden schleifen. Hörst du den Sound? Was? Du brauchst etwas Schmuck. So wie du rumläufst, gehst du nicht raus. Sag, sag, sag, misch es in mein Glas, Bratan. In mein Glas, misch es in mein Glas, Bratan. In mein Glas, Bratan. Diesen Rap wie ne AK, bra. Papa, jetzt ist AG da. Alles geht klar, Hashbay da. Den Stoff, den du brauchst, hab ich parat. Mit der Kilogrammwaage mach ich parat klar. Pack in die Kamera, krank so wie Hadamar. Kein Fake, Digga, was für China. Kilo Haysticker, Submariner. Mach dich schnapp für den AMG. AMG, baller dich weg. A zum G. A zum G. Inshallah, Bruder, holen wir den Jackpot. Rap oder Crackpot, Drecks oder Bankjob. Mit dein Hartz Freestyle, Bruder, kommst du nicht weit. Du musst annotieren, weil ich komm und zerreiß alles, was du von dir gibst. Pico, wenn du Kombi nimmst, musst du auch gerade stehen. Wenn du Minus gehst in der Spielothek mit deinem Irokese, schiefe Zähne, musst du auch baden gehen. Mit Beton an deinen Füßen, du musst für deine Schulden büßen. Box in die Fresse, wenn du mich anschreist. Baller den Text wie die Jungs in Frankreich. Low zum Takt und gib dir ne Punchline. Fick deine Macht, hab keine Angst, nein, brech deine Knochen. So wie Bumfights, fick deine Ochsen, du wirst nie ein Mann sein. Denn du wirst nie ein Mann sein. Ich lass die Ketten auf dem Boden schleifen. Hörst du den Sound? Was? Du brauchst etwas Schmuck. So wie du rumläufst, gehst du nicht raus. Sag, sag, sag, misch es in mein Glas, Bratan. In mein Glas, misch es in mein Glas, Bratan. In mein Glas, ich lass die Ketten auf dem Boden schleifen. Hörst du den Sound? Was? Du brauchst etwas Schmuck. So wie du rumläufst, gehst du nicht raus. Sag, sag, sag, misch es in mein Glas, Bratan. In mein